Wir begrüßen Sie zu unserer alternativen Radiosendung Niemandsland bei Contrabanda FM 91.4. Wir senden live von der Plaza Real in Barcelona. Bienvenidas y bienvenidos al nuevo año 2017. Willkommen im neuen Jahr 2017. Möge es besser, schöner, freundlicher, menschlicher werden als das alte. Doch fürchten wir, dass es leider in groben Zügen genauso oder noch schlimmer werden wird als das vergangene Jahr 2016. Denn ohne eine tiefgreifende soziale Revolution auf allen Ebenen und im globalen Maßstab werden die alten, überkommenen Machteliten ihren Klassenkampf, ihre Plünderungen, ihre Ausbeutung von Mensch und Natur bis an bisher noch nicht für möglich gehaltene Grenzen weitertreiben. Mit Donald Trump ist nun ein kapitalistischer Tyrannosaurus Rex in die Machtzentrale des US-amerikanischen Weltreiches vorgedrungen. Die Politik dieser Supermacht wird sich nun in den Schablonen abspielen, in denen alte weiße Milliardäre, Generäle und Geheimdienstleute zu denken gewohnt sind. Eine neue Bürgerrechtsbewegung von unten wird sich im Gegenzug bilden, die viele bisher disparate Strömungen vereinen wird. Genauso wie hier in Spanien mit Podemos geschehen. Auf lokaler Ebene werden Gegenmachtstrategien entstehen und durchgeführt, die die Menschen vor der Plünderungspolitik durch Privatisierungen, durch die internationalen Investoren verteidigen werden. 2017 wird ein weiteres Jahr der sozialen Kämpfe werden. Es wird um die Verteilung von Reichtum, Macht und Einflusszonen gehen. 2017 wird ein weiteres Jahr werden, in dem es sich lohnen wird, für saubere Umwelt, sozialen Fortschritt, Gleichberechtigung der Frauen, gegen Neofaschismus und Rassismus zu streiten. Wir von Niemandsland werden versuchen, unseren Beitrag dazu zu leisten. We'll be right back. Frohes neues Jahr. Wovor haben die Deutschen mehr Angst? Vor einem riesigen schwarzen LKW, der in eine Menschenmenge rast, oder vor Militärpatrouillen in deutschen Städten? Vor dem Terrorismus oder dem aufrüstenden Staat? Vor dem sogenannten Islamischen Staat oder vor einem Staat, der Notstandsgesetze erlässt? Schaut man sich die politischen Reaktionen nach dem Attentat auf dem Berliner Weihnachtsmarkt an, sollte man diese Frage stellen. Da lagen die Toten noch auf dem Breitscheidplatz und schon sprachen Rechtspopulisten von Merkels Toten, riefen dazu auf, Asylbewerber auszuweisen und forderten die Schließung der Grenzen, um die Horden blutrünstiger Krimineller zu stoppen. Natürlich sprach die CSU wieder von der Möglichkeit, die Bundeswehr für bestimmte Aufgaben auch im Inneren einzusetzen. Aber als der CDU-Innenminister des Saarlandes, Klaus Bouillon, sich dazu verleiten ließ, von Kriegszustand zu sprechen, wurde er von der Regierung prompt zurückgepfiffen. Und auch wenn in den letzten Monaten als Reaktion auf verschiedene Vorfälle die Videoüberwachung und die Polizeipräsenz ausgeweitet wurden, und auch wenn die Einwanderungskriterien verschärft und Abschiebungen vorangetrieben wurden, so wird doch noch lange nicht über irgendwelche Ausnahmeerlasse nachgedacht. Nicht vergleichbar also mit dem Ausnahmezustand, wie ihn François Hollande noch am Abend des 13. November 2015 ausrief und den er seitdem regelmäßig verlängert hat, ohne dass dies in der französischen Bevölkerung umstritten wäre. Hollandes Unbeliebtheit erklärt sich also nicht mit seiner Sicherheitspolitik der letzten beiden Jahre. In Frankreich ist das Erstaunen über bewaffnete Soldaten in den Straßen schon seit 1995 abgeflaut, als der sogenannte Plan Vigipirate entwickelt wurde, der Befugnisse des Militärs in Bedrohungslagen festlegt. Ganz anders in Deutschland, wo die Soldaten in ihren Kasernen bleiben, denn ob ihrer historischen Rolle kann die Armee verstörend wirken. Auf dem deutschen Staatsgebiet darf sie nur bei Naturkatastrophen eingreifen. Was den Kampf gegen den Dschihadismus angeht, ist Deutschland also weder vergleichbar mit Frankreich noch mit Belgien. Alle Länder versichern zwar hoch und heilig, sie würden um nichts in der Welt unsere Freiheiten und Werte einschränken wollen. Doch weil die Antwort auf ein und dieselbe Gefahr unterschiedlich ausfällt, stellt sich die Frage, wer hat Recht? Absolute Sicherheit vor dem Terrorismus ist eine Illusion. Man könnte, wie es der konservative Henri Guayano nach den Attentaten von Nizza vorschlug, an jeder Kreuzung einen Soldaten mit einem Raketenwerfer postieren. Doch das würde die Entschlossenheit der Dschihadisten nicht mindern, auch nicht die zu befürchtende Bilanz ihrer Angriffe. In Israel gibt es zwar alle 100 Meter einen Checkpoint, doch deswegen ist man nicht vor jederzeit möglichen Attentaten sicher. Unsere Demokratien stehen heute vor einem enormen Problem. Sie müssen das Gleichgewicht finden zwischen dem unverzichtbaren Gefühl von Sicherheit, das jeder demokratische Staat seinen Bürgern schuldig ist, und dem ebenso unverzichtbaren Respekt vor den öffentlichen und persönlichen Freiheiten, die der Staat garantieren muss. Die Angst ist die wirkungsvollste Bremse für das Leben in Freiheit. Es ist kein Zufall, dass alle totalitären Regime Angstgefühle nähren und ihre Macht auf sie stützen. Wenn wir Angst haben, das Haus zu verlassen, uns in Cafés zu setzen, uns in den Innenstädten aufzuhalten, stellen wir all diese Freiheiten in Frage. Allerdings wäre es nicht sonderlich vertrauenserweckend, wenn man seinen Kaffee unter strammer Beobachtung von Soldaten trinkt oder von ihnen in die Metro geleitet wird. Darin liegt das Dilemma, das sich uns immer grausamer stellt. Welche Angst macht uns weniger Angst? Frohes neues Jahr. Plástica, y si ustedes se meten en la línea recta detrás de esto, hay Bild des Grauens, wo sich am Montagabend den Einsatzkräften von Polizei und Zeitung einsetzen. Terror der I saw it all. It was 20 feet away from me. I was on my way out of the market after doing a little bit of shopping, and I stopped to respond to a text message that I got from a friend, and I think that's basically what saved me from being hit, because as I looked up, this truck was barreling through the market and through the stalls and through the crowd, coming almost at me, and I'd been in a very bad accident 3 or 4 months ago, and I did not want to be hit again, so I just hightailed it as far as I could, and I hid behind a stall because there was really nowhere to go. These markets are very open and airy. Either you go one way or you go the other, and I didn't know if there was a gun. I didn't know what was going on. I heard a few pops, and myself and a few other people hid behind a stall until we thought the coast was clear. In those moments, I can't imagine what you're thinking, what you're feeling. Did instinct set in? Did you realize this was an attack? It was a true nightmare before Christmas. It just rammed through the crowd in Christmas market in Berlin. No, I just thought that somebody had lost control of a truck and, you know, hit the curb and went over the curb. It happened so fast. It was... Es ist natürlich in dem Moment gerade eine wesentlich hektische Reaktion. Wir haben Live-Bilder von dort. Ärzte sind im Einsatz. Dort steht also dieser LKW, der in der Kurve gefahren ist. Wir wissen im Moment nicht genau, was passiert ist. Wir versuchen natürlich alles Menschenmögliche für sie zu machen. Wir versuchen natürlich auch nochmal das Gespräch aufzubauen zu der deutschen Polizeigewerkschaft, zu Rainer Wendt. Und die Nervosität ist natürlich jetzt auch extrem groß, weil wir vermutlich alle noch Bilder im Kopf haben von dem LKW-Anschlag, der sich erst im Juli in Nizza ereignet hat. Und damals über 80 Tote an LKW ist dort in einer Menschenmenge geraten. Da muss man natürlich auch dran denken, wenn man diese Live-Bilder jetzt im Weiteren trotzdem benutzt. Ganz genau, wir können eine Parallele ziehen mit dem Unterschied, dass dieser LKW, wir sehen jetzt den Trailer da hinten dran, das war ein großer LKW und er ist tatsächlich offenbar vom Townziehen, also von der Townziehenstraße, dort wo das Europacenter ist, Richtung Kurfürstendamm gefahren. Man muss das ein bisschen wissen, also der Kurfürstendamm ist zwar 3,5 Kilometer lang, aber von dem ist der Townziehen und dort sehen wir, dass dieser Wagen reingefahren ist in den ersten Boden. Die Frage ist jetzt, was er dort mitgenommen hat. Wir sehen dort offenbar eine abgedeckte Person, die verletzt wurde oder ähnliches. Aber wir sehen auf jeden Fall einen LKW, der... It was a true nightmare before Christmas. A truck ran through a crowded Christmas market in Berlin, killing at least a dozen people and injuring 48 others. One of the most festive places in Berlin, now the scene of tragedy. People are confirmed dead after a sped-up truck plowed into a crowded Christmas market taking place at Breitscheidplatz, a major police square in Berlin on Monday evening local time. 48 people have been hospitalized after the incident. 18 of them are in serious condition. Ein Bild des Grauens bot sich am Montagabend den Einsatzkräften von Polizei und Rettungsdienst nach dem Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin. Ein Sattelzug war an der Gedächtniskirche ungebremst in eine Menschenmenge gerast. It may not necessarily be the alias being used. The Tunisian man suspected in the attack left Tunisia 7 years ago as an illegal immigrant. He's also spent time in an Italian prison. Meanwhile, an outpouring of grief by Berliners with vigils and memorials remembering the victims. We'll be right back. Mein erster Gedanke am Neujahrstag: Erleichterung. Die Silvesternacht in Köln und anderen Orten in Deutschland ist weitgehend friedlich geblieben. Mein zweiter Gedanke: Das darf doch wohl nicht wahr sein. Erneut hatten sich größere Gruppen mit jungen, aggressiven, teils alkoholisierten Männern mit der Bahn auf den Weg in die Kölner Innenstadt gemacht, die meisten von ihnen Nordafrikaner, wie in der Katastrophennacht vor einem Jahr. Ich bin froh, dass die Polizei dieses Mal vorbereitet war und Härte gezeigt hat. Beamte haben Personalien festgestellt, wer sich ausweisen konnte und friedlich verhielt, konnte weiterziehen. Wer Ärger machte und provozierte, bekam einen Platzverweis. Nur in wenigen Fällen gab es Festnahmen, beispielsweise weil sich die Überprüften illegal in Deutschland aufhalten oder sogar ein Haftbefehl gegen sie vorliegt. Diskriminierung oder Rassismus kann ich bislang nicht erkennen. Der Staat muss Stärke zeigen, sonst tanzen einige wenige uns allen auf der Nase rum. Das gilt für Kleinkriminelle, Hooligans, Neonazis oder Asylbetrüger, genauso wie für irgendwelche dahergelaufenen Typen, die Frauen begrapschen und sexuell erniedrigen wollen. Und dabei ist mir völlig wurscht, aus welchem Land die Person kommt, die sich nicht an Gesetze und die Regeln des Anstandes hält. Die schreckliche Silvesternacht 2015 und ihre Aufarbeitung haben mich eines gelehrt. Wir müssen offen ansprechen, wenn etwas falsch läuft. Und dazu gehört, dass viele junge Männer aus Nordafrika, aus Tunesien, Marokko und Algerien unser Asylsystem ausnutzen. Zum Beispiel, um sich hier als Kleinkriminelle zu verdingen. Das sind keine Verfolgten, die unseren Schutz benötigen. Das sind Gesetzesbrecher, die schnellstmöglich in ihr Heimatland verfrachtet werden sollten. Denn, und das widert mich besonders an, diese Kriminellen beschmutzen das Ansehen der Flüchtlinge, die tatsächlich unseren Schutz benötigen und Asyl verdienen. Grünen-Chefin Simone Peter ist nach dem Polizeieinsatz in alte Reflexe verfallen und hat das Vorgehen der Beamten als unverhältnismäßig kritisiert. Das hat selbst in ihrer eigenen Partei für Kopfschütteln gesorgt. In einem Punkt hat Peter aber recht. Die Bezeichnung NAFRI für Nordafrikaner hatte in einem offiziellen Tweet der Polizei absolut nichts zu suchen. Der Kölner Polizeipräsident hat diesen Fehlgriff ohne große Umschweife zugegeben. Gut so. Ja, auch in dieser Silvesternacht ist in Köln nicht alles perfekt gelaufen. Aber viel besser als vor einem Jahr. Dagmar Pepping, Berlin. Sicherheit in Freiheit zu gewährleisten. Nur wenige Minuten nach dem mutmaßlichen Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gestern barst das Internet schon vor Beileidsbekundungen auf der einen Seite, aber auch Schuldzuweisungen auf der anderen Seite. Trauer und Entsetzen spiegelt sich da wieder in den Posts und Tweets, Fotos von Berliner Wahrzeichen, ein trauernder Weihnachtsmann, Herzen in Schwarz-Rot-Gold und auch viele Aufrufe zur Besonnenheit. Ich kann es gar nicht so vorstellen, man hat es jetzt die ganze Zeit irgendwie auf Bildern gesehen und auf Facebook und in den Medien. Ja, und wenn man hier jetzt dann hinkommt, dann merkt man erstmal, wie real das dann doch ist. Gestern war es dann doch eher surreal. Es wird immer abartiger, die Ideen, auf die Leute kommen. Wenn man sich überlegt, dass da wohl 25 Tonnen Stahl noch drinnen gehangen haben, es war ja dann wahrscheinlich auch nicht ganz ungeplant, dass dieser LKW genommen worden ist. Manchmal ist es einfach besser, Dinge zu sehen, um sie dann verarbeiten zu können, weil sonst glaubt man das manchmal nicht, dass es tatsächlich passiert ist. Und in der Stadt, in der eigenen Stadt, wo man immer gehofft hat, dass es dann doch nicht passieren könnte und auch direkt vor meiner Arbeit, wo ich dann gestern quasi glücklicherweise dann irgendwie doch noch weggegangen bin. Bundeskanzlerin Merkel hat die Deutschen trotz schwerer Prüfungen im zu Ende gehenden Jahr für 2017 zu Zuversicht zusammengehalten. Man hat so ein wenig Gefühl hin. Also man merkt, dass die Atmosphäre ist eine ganz andere. Es sind noch viel mehr Leute hier. Man kommt natürlich mit so ein bisschen Hintergedanken hierher. Ne? Also man hat das gestern Abend so im Bett verfolgt. Jetzt ist man hier und kriegt diese Atmosphäre mit. Das ist schon schwierig auf jeden Fall. Vor allem, wenn man bearbeitet. Schon weit vor Mitternacht sind bis zu 1700 Polizisten im Einsatz. Kugelsichere Westen, Maschinenpistolen, massive Präsenz. Viele Besucher begrüßen dieses Konzert der Behörden. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, wie wir uns jetzt wirklich fühlen sollen, wie man mit der Sache umgeht. Und erstmal beobachten, die Lage erkennen. Und jetzt suchen wir uns den Weg zur Arbeit, weil ja hier im Bikinihaus alles gesperrt ist. Und jetzt gucken wir mal, wie wir überhaupt da hinkommen. Wir haben selber nicht geglaubt, ob ich oder Frau. Man findet keine Worte zu uns. Das alles, es spiegelt sich wieder in unserer Demokratie, in unserem Rechtsstaat, in unseren Werten. Dieses Jahr ist ganz viel Polizei hier und also alles gut. Ich bin mit einem komischen Gefühl hergekommen. Sie sind der Gegenentwurf zur Hasserfüllung. Ich bin mir schon sicher heute hier, auf jeden Fall. Und sie werden stärker sein als der Terrorismus. Wir gemeinsam sind stärker. Unser Staat ist stärker. Unser Staat tut alles, um seinen Bürgern Sicherheit in Freiheit zu gewährleisten. Punkt Mitternacht am Hauptbahnhof Köln. Böller sind nur außerhalb der Schutzzone am Vorplatz erlaubt. Doch als eine Rakete in der Zone abgeschossen wird, sind mehrere Sicherheitskräfte sofort zur Stelle. In dieser Nacht ist der Kölner Hauptbahnhof in eine Hochsicherheitszone verwandelt. Zeitgleich treffen 1000 Menschen, meist nordafrikanischer Herkunft, am Hauptbahnhof ein. Da sie in das Profil von Straftätern aus dem vergangenen Jahr passen und sich auffällig verhalten haben sollen, will die Polizei alle Personalien kontrollieren. Wir haben aus Razzien, die wir in Köln durchgeführt haben, die große Besorgnis, dass gerade aus dem Personenkreis nordafrikanische Staatsangehörige hier Straftaten oder Gefahren hätten verursacht werden können. Deswegen war das Vorgehen der Polizei konsequent und nicht rassistisch motiviert. Etwas später gerät eine zweite Gruppe von 300 meist jungen Männern, aggressiv und alkoholisiert, in einem Zug Richtung Köln in den Fokus. Der Zug wird eine Station vor dem Hauptbahnhof gestoppt, die Gruppe von der Polizei in Empfang genommen. Es bestand die Befürchtung, wenn sie zu diesem Zeitpunkt in den Hauptbahnhof Köln eintreffen, das wo wir gerade auch mit mehreren anderen spiegelt sich wieder in unserer Demokratie, in unserem Rechtsstaat, in unseren Werten. Insgesamt gibt es vergleichsweise wenige Straftaten, darunter einige sexuelle Übergriffe, aber laut Polizei keine Vergewaltigung. Köln hat das bestbewachte Silvesterfest erlebt, das es dort je gegeben hat. Wer nicht schuld ist an Breitscheidplatz, Merkel, die Flüchtlinge und die Gutmenschen. Wer schuld ist, ist der, der den LKW fuhr, das ist sicher. Der Ralf Gute, bekannter Kinozeichner. Ne? 25.000 Stahl Genau, also erwartungsgemäß gab es da direkt solche Stimmen, zum Beispiel der AfD-Europaabgeordnete Markus Pretzell, der dem Staat Heuchelei vorwirft und die Opfer Merkels Tote nennt. Es ist besser, Dinge sie dann verarbeiten zu können. Das glaubt man, dass man nicht ist, dass das passiert ist. In der Stadt ist eigentlich... Es ist jetzt nicht die Zeit für Spekulationen. Und Bundespräsident Gauck spricht von einem schlimmen Abend für Berlin und für Deutschland. Glücklicherweise man kommt mit so einem mulmigen Gefühl. Also ich merke, dass auch die Atmosphäre ist, dass es nicht mehr Leute hier. Bittet die Berliner, zu Hause zu bleiben oder ruhig nach Hause zu gehen und postet auch Aufrufe wie, dass man keine Fotos und Videos vom Breitscheidplatz veröffentlichen soll, aus Respekt vor den Opfern und den Angehörigen und auch die Bitte, keine Gerüchte zu streuen. Über sexuelle Übergriffe. Mit Blick auf den islamistischen Terror in Würzburg, Ansbach und Berlin sagte sie, es sei besonders widerwärtig, wenn Anschläge von Menschen begangen würden, die in Deutschland angeblich Schutz suchen. Ein wunderschöner Morgen hier im Zentrum von Barcelona. Kühler Wintertag. Temperaturen um die 12, 13, 14 Grad. Jetzt, wo es auf Mittag zugeht, wird es wahrscheinlich alle Viertelstunde ein Grad wärmer. Von Optimismus sind die Deutschen weit entfernt. Aktuelle Studien belegen, the German Angst geht zurück, aber in puncto Integration von Flüchtlingen herrscht große Skepsis. Von Zukunftsoptimismus weit entfernt, so beschreibt der Hamburger Zukunftsforscher Horst W. Opatschowski die Stimmung in Deutschland mit Blick auf das neue Jahr. Immerhin seien die Bundesbürger nicht ganz so pessimistisch wie noch Ende 2015, ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos im Auftrag von Opaschowski. 36% der Befragten sagten, sie sähen dem kommenden Jahr mit Skepsis und gemischten Gefühlen entgegen. Vor einem Jahr hatten sich noch 50% so geäußert. Der Anteil der Optimisten, die von sich sagen, ich erwarte bessere Zeiten, blieb mit 18% auf einem unverändert niedrigen Niveau. Opaschowski glaubt, dass ein Ende der vor einem Jahr wieder aufgekommenen German Angst in Sicht ist. Die Krisenstimmung normalisiert sich langsam wieder. Nur 20% der Befragten, 21% der West- und 17% der Ostdeutschen gaben an, dass die Terrordrohungen in Deutschland ihre Art zu leben nennenswert einschränken würden. Die überwiegende Mehrheit, 80%, will demnach so weiterleben wie bisher. Beim Gedanken an das Jahr 2017 beweisen die Deutschen durchaus Krisenresistenz gegenüber Terrordrohungen, lautet das Fazit von Opaschowski. Dabei hält die große Mehrheit weitere Anschläge für wahrscheinlich. Das Meinungsforschungsinstitut GfK ermittelte im Auftrag der Hamburger BAT-Stiftung für Zukunftsfragen, dass 76% dieser Ansicht sind. Achtung, 76% der Menschen in Deutschland glauben, es wird weitere Terroranschläge des Islamischen Staates geben. Vor einem Jahr hatte sich die Zahl der Pessimisten in der Ipsos-Umfrage beinahe verdoppelt. Die Erwartungen auf ein gutes Zusammenleben von Deutschen und Flüchtlingen hätten sich bislang nicht erfüllt, so Opaschowski. Erwartete Ende 2015 jeder fünfte Bundesbürger 21%, dass der Gesellschaft ein Integrationsprozess gelinge, sei es jetzt nur noch jeder siebte, nur noch 15%. Die überwiegende Mehrheit gibt sich desillusioniert. Der Leiter der BAT-Stiftung, Ulrich Reinhardt, sieht das ähnlich. In der von ihm in Auftrag gegebenen Studie äußerten nur 16% die Ansicht, dass die Integration von Ausländern 2017 einfacher wird. Meine Damen und Herren, Sie hören Niemandsland. Es ist Samstag, der 7. Januar 2017, die erste Niemandsland-Sendung im neuen Jahr. Willkommen. Wir wollen versuchen, Sie auch in diesem neuen Jahr 2017 wie immer kritisch, nachdenklich, unterhaltsam, aber auch schockierend zu informieren. Wir laden Sie ein, uns zuzuhören, uns zuzustimmen, uns aber auch zu widersprechen, wo Sie denken, dass Sie anderer Ansicht sind und wo wir vielleicht keine guten Argumente bringen, was so gut wie nie vorkommt. Kleiner Scherz. Die Journalistin Dunja Hayali sprach auf der Verleihungsparty, auf der Verleihungsveranstaltung zum Journalistenpreis, zum Echo-Preis, der ihr verliehen wurde, deutliche Worte zum Thema Hetze, Hass in Deutschland. Hören wir uns einen längeren Auszug aus ihrer Rede einmal an. Aber ich setze einfach wirklich immer noch auf den naiverweise vielleicht auf den Dialog. Mich interessieren andere Meinungen, andere Argumente, auch zur Selbstreflexion. Aber was in den was da gerade abgeht, ist wirklich mit Verrohung von Sprache überhaupt nicht mehr zu beschreiben. Bedrohung, Beschimpfung, Beleidigung, Vergewaltigungswünsche. Keiner hört keinem mehr zu. Worte werden einem im Mund verdreht, aus dem Zusammenhang gerissen. Und wenn man nicht die Meinung des Gegenübers widerspiegelt, dann ist man ein Idiot, eine Schlampe, ein Lügner oder total ferngesteuert. Und ich weiß, dass diese Erfahrung auch andere Menschen machen. Und das Schlimme daran ist, dass dieser Hass sich jetzt auch auf der Straße widerspiegelt. Journalisten werden angegriffen. Mir hat letztens nach dem Einkaufen jemand ins Gesicht geschrien, du Lügenpresse, du Lügenfresse. Das macht keinen Spaß. Leute, legt also wirklich, glaubt eigentlich irgendjemand, dass das irgendwas bringt, dieser ganze Hass? Beim Suchen nach Lösungen, bei dem Ringen nach Kompromissen, bei der Art der Berichterstattung über Flüchtlinge, legen Sie doch gerne den Finger in die Wunde und streiten Sie mit uns, diskutieren Sie mit uns, weisen Sie uns auf Fehler hin. Wir sind Journalisten, wir sind keine Übermenschen, wir machen Fehler. Deswegen sind wir aber noch lange keine Lügner. Und Michael hat es gerade schon gesagt, zum 100.000. Mal, in einem Land, in dem die Meinungsfreiheit so ein hohes Gut ist, darf und muss jeder seine Sorgen und seine Ängste äußern, ohne gleich in die rechte Nazi-Ecke gestellt zu werden. Aber wenn Sie sich rassistisch äußern, dann sind Sie verdammt nochmal ein Rassist. Fertig. Und das müssen Sie auch ertragen können. Und ich habe eigentlich, so viel wollte ich gar nicht sagen, ich hatte eigentlich nur eine Bitte, seien Sie offen. Bleiben Sie fair, differenzieren Sie. Wahrheit braucht einfach Zeit. Das sind Dinge, die meine Eltern mir mit auf den Weg gegeben haben, andere und Andersdenkende zu respektieren. Menschen in Not, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder Religion zu helfen. Demut, Anstand, Menschlichkeit, Dankbarkeit. Und ich bin heute sehr dankbar und möchte einem der wichtigsten Menschen in meinem Leben, danken, und ich kann gar nicht hingucken, das ist meine Schwester, einfach weil ich dir so unfassbar viel zu verdanken habe. Und ohne dich und ohne Mom und Dad würde ich hier heute Abend niemals stehen. Anna Ahöpkem Kilischkvil, Elif Shukran, und Ihnen allen einen echt fetten Abend. Hoch die Tassen! Meine guten Wünsche gehen nach Spanien an den Sender Niemandsland. Wir wünschen allen ein gutes neues 2017, viel Gesundheit und einen guten europäischen Gedanken. Ich schließe mich dem an, wünsche auch allen Hörern von Niemandsland eine tolle Zeit im Jahr 2017. Und nicht nur Gesundheit, sondern auch eine positive politische Entwicklung. Hi Hörer, wir wünschen euch ein tolles neues Jahr 2017 und dass es nicht ganz so beschissen wird wie 2016. Ja, das wird schon super werden. This goes to all the listeners of that wonderful radio program, Niemandsland, for the new year 2017. Lots of good news from Cork, Ireland. Feliç any nou, feliç 2017 per tota la gent que escolta aquest programa. I feliç Niemandsland. To all the listeners on Niemandsland radio station, greetings for 2017 and wishing you all a great time in next year and years to come. Thank you, good evening. Compañero, compañera de la revolución, el comandante ha muerto. Pero sigue entre nosotros, en nuestros corazones. ¡Viva la revolución cubana, chicos! ¡Y viva la radio contrabanda! ¡Y viva Niemandsland! ¡Feliz 2017! Hello，你现在收听的《你们Slang》，一个电台节目，在德国，对历史文化和政治在巴塞罗那问候。 こんにちは。バルセロナのコントラバンドFM91.4は25周年を迎えました。おめでとうコントラバンダ、そしておめでとうニーマンスランド。 Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. 25 years of freedom on the airwaves. Congratulations, Contrabanda and Niemandsland. kommen. In Herzen brennt das Feuer, meldet es nicht schon. Nicht du, also Mensch, so viel wie es brennt, der teut und das Leben ist bei Gott in die Pen. Ach, die liebe Gott, warf mir nicht herum. Lach mich nicht zicke beim Alle, und ich zicke es um. Du hast beim Alle, als es blieb, ist doch sehr schön. Wie helf mir schon Gott mit dir, zu der Hilfe zu gehen. Niemandsland, Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 18. Teil. Die Deutschen retten Franco. Francos Niederlage vor Madrid im November 1936 veränderte den Krieg. Der Traum vom schnellen Sieg war aus. Es war sogar zweifelhaft, ob Franco den Krieg überhaupt gewinnen konnte. Seine Stoßtruppen, Marokkaner und Fremdenlegionäre, waren ausgeblutet und reguläre spanische Einheiten konnte er noch nicht zu entscheidenden Schlägen gegen die Rote Milizarmee einsetzen. Das Risiko, sie könnten zum Feind überlaufen, war zu groß. So mussten die faschistischen Mächte ihrem Schützling den Sieg erkämpfen. Sie hatten Franco Starthilfe geleistet, aber er war stecken geblieben. Jetzt nahmen sie die Sache selber in die Hand, mit eigenen Truppen unter eigenem Kommando. Aus Francos Krieg wurde ein Krieg der Achsenmächte. Schon am 7. November 1936, als Franco zu seinem verunglückten Sturm auf Madrid ansetzte, hatten Hitler und Mussolini Francos Rebellenregierung offiziell anerkannt. Gleichzeitig waren die ersten italienischen Infanterieeinheiten in Cadiz gelandet. Sie wuchsen nun rasch auf 4 motorisierte Divisionen mit insgesamt 50.000 Mann an. Da die Anwesenheit so vieler ausländischer Soldaten nicht mehr geheim zu halten war, erklärte Mussolini seine Truppen kurzerhand zu Freiwilligen. Ein Trick, den die Chinesen 15 Jahre später in Korea kopierten. In einem Tagesbefehl an seine Truppen erklärte der italienische General Arnaldi: Wir sind hierher gekommen, um in Spanien für den Triumph des Faschismus zu kämpfen. Wir werden im Namen Roms unter dem Zeichen des Rutenbündels siegen. Wir sind die wahren Bannerträger der faschistischen Idee. Höher die Herzen, die Bajonette, die schwarze Flamme. Die erste Ruhmestat der Italiener war die Eroberung Malagas im Februar 1937. Es war ein militärischer Spaziergang. Die beweglichen 2-Mann-Panzer der Italiener durchbrachen die Linien der republikanischen Miliz. Tiefflieger verfolgten den flüchtenden Gegner. Die republikanische Führung verlor den Kopf und gab Malaga kampflos auf. 4 Tage nach Beginn der Offensive zogen Mussolinis Truppen in die südspanische Metropole ein. Von diesem Erfolg berauscht, holt der italienische Oberkommandierende General Roatta zum großen Schlag aus. Er will Madrid erobern, durch einen Stoß in den Rücken der Hauptstadt. Am 8. März 1937 tritt das italienische Korps zum Sturm auf Guadalajara an, einen Eckpfeiler im Sperrriegel nordöstlich von Madrid. Der erste Durchbruch gelingt, aber dann wirft General Miaja, der Verteidiger Madrids, seine Garde in die Schlacht, die 11. und 12. Internationale Brigade. Auch das Bataillon Garibaldi ist dabei, die italienische Einheit der Internationalen. Ihr Kommandeur ist einer der wenigen nicht-kommunistischen Truppenführer, der liberale Rechtsanwalt Randolfo Bacchiardi, im Nachkriegsitalien Führer der Republikanischen Partei und Verteidigungsminister. Einer seiner Kompaniechefs ist Pietro Nenni, der spätere Außenminister und Führer der italienischen Sozialisten. Auch Luigi Longo, Generalinspekteur der internationalen Brigaden und 28 Jahre später Chef der Kommunistischen Partei Italiens, eilt an die Front. Auf der Hochebene von Guadalajara, 1000 Meter über dem Meeresspiegel, in Regen- und Schneetreiben, kämpfen Italiener gegen Italiener. Die Garibaldiner haben gerade erst schwere Kämpfe südlich von Madrid hinter sich, sind dezimiert und erschöpft. Aber sie bringen die Truppen Roatas 10 Kilometer vor Guadalajara zum Stehen. Dann starten sie die erste Lautsprecheroffensive der Kriegsgeschichte. Über die im Schlamm versinkenden Stellungen hallt es auf Italienisch: Brüder! Die Erde haben sie euch versprochen, den Tod bringen sie euch. Dieses Volk kämpft für seine Freiheit. Kommt zu uns, fürchtet euch nicht. Wir sind eure Brüder, Italiener. Die Propagandawaffe wirkt. Die ersten Überläufer kommen, sprechen selber über Lautsprecher, um ihren Kameraden zu beweisen, dass sie nicht erschossen werden. Schließlich treten die Republikaner zum Gegenangriff an. General Miacha hat russische Panzer hergeschickt. Sie sind den kleinen italienischen Kampfwagen, die im Schlamm stecken bleiben, überlegen. Die italienische Front unter dem Befehlshaber Roatta bricht zusammen, sein Korps flieht. Die Garibaldiner jagen ihre Landsleute buchstäblich vor sich her. Nur die eigene Erschöpfung zwingt sie schließlich zum Halt. Mussolini hat eine verheerende Niederlage erlitten. Eine ganze Division ist vernichtet. 1500 Mann sind in Gefangenschaft geraten, werden in Madrid öffentlich vorgeführt. Die Republikaner haben Tausende von Waffen, Hunderte von Lastwagen erbeutet. Das faschistische Hilfskorps wird selbst im Lager der Nationalen zum Gespött der Spanier. Damit kommt die Stunde der Deutschen. Längst ist aus der Reisegesellschaft Union die Legion Condor geworden. Eine stramme Truppe von 6000 Mann mit eigener Khaki-Uniform, eigenem Emblem und eigener Fahne. Die Legion wird im Rotationsverfahren ständig aufgefrischt, sodass insgesamt 20.000 Mann, zum erheblichen Teil Offiziere, durch die Schule des Spanischen Krieges laufen. Ebenso wie die italienischen Truppen werden sie schamlos als Freiwillige deklariert. Ihr Einsatz läuft im amtlichen deutschen Schriftverkehr unter dem Codewort Rügen. Den Kern der Legion bilden die fliegenden Verbände. Sie werden Anfang 1937 mit den modernsten Maschinen der deutschen Luftwaffe ausgerüstet, dem Bomber HE-111, dem Sturzkampfbomber Stuka JU-87, dem Fernaufklärer DO-17 und dem neuen Wunderjäger ME-109. Mit diesen Flugzeugtypen erringt Hitler bald darauf die Blitzsiege des Zweiten Weltkriegs. In Spanien werden die Modelle erstmals erprobt. Sie kommen direkt aus den Rüstungswerken. Neben den fliegenden Verbänden verfügt die Legion Condor über leichte und schwere Flakbatterien, darunter die neuen 8,8 cm Geschütze, eine Luftnachrichtenabteilung mit moderner Elektronik und 4 Panzerkompanien. Erster Befehlshaber der Legion ist Generalleutnant Hugo Sperle. Sein Stabschef und Nachfolger, der spätere Generalfeldmarschall Wolfram Freiherr von Richthofen, damals noch Oberst. Diese Truppe ist das schlagkräftigste Instrument auf dem ganzen Kriegsschauplatz. Sie wird immer nur schwerpunktartig als geballte Macht eingesetzt und grundsätzlich nur unter deutscher Führung. Niemand außer Franco ist berechtigt, General Sperle Weisungen zu erteilen, und Franco hört mehr und mehr auf den militärischen Rat Sperles. Die schlichte Wahrheit ist, dass Franco ohne die Deutschen nicht gesiegt hätte. We'll be right back. Hitlers Luftwaffe ebnet Franco den Weg zum Sieg. Bomben zermürben die Republik. Ganze Dörfer werden ausradiert. Generalprobe für den totalen Krieg. Spanien ist das erste Opfer. Sie hörten: Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 18. Teil. Die Deutschen retten Franco. Natürlich, ohne die Deutschen und die Italiener hätte der Krieg einen anderen Verlauf genommen. Ich bin mir sicher, dass wir, die Republikaner, den Krieg gewonnen hätten. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Sie hörten eine Niemandsland-Produktion 2017. Literaturhinweise zum Thema Spanischer Bürgerkrieg. Da ist zuerst einmal das glänzende Werk von Herrn Gerald Brennan, The Face of Spain, herausgegeben in New York 1951. Dann ebenfalls Gerald Brennan, The Spanish Labyrinth, An Account of the Social and Political Background of the Spanish Civil War, Cambridge 1960. Wichtig auch Ilja Ehrenburg, Menschen, Jahre, Leben, Band 2, München 1965. George Orwell, immer wieder zu erwähnen, Hommage an Katalonien, Homage to Catalonia, erschienen 1962, später dann auch auf Deutsch. Köstler, Arthur, ein spanisches Testament, publiziert in Zürich 1938. Und der Spanische Bürgerkrieg in Augenzeugenberichten, herausgegeben und eingeleitet von Hans-Christian Kirsch, Hamburg 1971, erschienen im DTV Taschenbuchverlag. Und last not least, immer wieder, Es lebe der Tod von Heinrich Jennecke, Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, das Buch, das auch diesem Radio-Feature-Zyklus den Namen gegeben hat. Erschienen 1980 in Hamburg im Goldmann Taschenbuchverlag. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 7. Januar 2017. Willkommen zu den Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Da ist zuerst einmal eine Nachricht zum Thema Flüchtlinge. Tausende haben nämlich jetzt Geburtstag. Auf Landkreis und Städte kommen zum Jahreswechsel hohe Kosten für die Betreuung von Flüchtlingen zu. Tausende unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden dann volljährig und fallen damit aus der Jugendhilfe, die von den Bundesländern finanziert wird. Für weitere Betreuungskosten sind die Kommunen zuständig. Viele dieser Flüchtlinge, die 2015 über die Balkanroute und den Brenner ankamen, reisten ohne Papiere. Die Behörden notierten bei der Einreise der Einfachheit halber den 01.01.1999 als Geburtstag. Auf dem Papier werden sie jetzt volljährig. In Bayern sind es 65% aller dort lebenden, unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge. Auch in anderen Ländern ist der Anteil hoch. In Bayern fürchten Kommunen und Bezirke für 2017 Mehrausgaben von rund 60 Millionen Euro. Weiter geht es mit dem Thema RAF. Ja, die soll es angeblich noch geben. Und zwar macht sie sich einen Namen mit Überfällen. Das flüchtige Trio ehemaliger RAF-Mitglieder hat bei seinen Raubüberfällen mehrfach traumatisierte Opfer hinterlassen. So heißt es. So konnten nach einem Raub im Juni 2015 zwei Mitarbeiter der Firma SVG 15 Monate lang nicht arbeiten. Laut Polizei hatten Burkhard Garweg, Daniela Klette und Ernst Volker Staub den Geldtransporter vor einem Supermarkt bei Bremen mit einem Schnellfeuergewehr beschossen. Da die Panzerung nicht für solche Kriegswaffen ausgelegt ist, drang eine Kugel in die Fahrerkabine ein und blieb in der Lehne stecken. Geldbote und Fahrer hätten Therapien machen müssen, das sagt SVG-Chef Otto Wilhelms. Die Staatsanwaltschaft stuft die Tat als versuchten Mord ein. Nach einem anderen Überfall war ein Bote ebenfalls monatelang krankgeschrieben. Thema Islamischer Staat. Es geht um Überweisungen aus der Terrorhochburg. Die Europäische Union könnte mehr dafür tun, die Geldflüsse der Terrormiliz Islamischer Staat, IS, Daesh, zu stoppen. Zu diesem Schluss kommen die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages. Dies sei aus technischen Gründen keine Schwierigkeit, heißt es in dem Gutachten. In einer zweiten Expertise schreiben die Fachleute, dass es dafür auch eine rechtliche Grundlage gäbe. Die Regierungen der EU-Staaten könnten beschließen, dass Banken in vom IS besetzten Gebieten vom Zahlungsverkehr mit Banken außerhalb dieser Gebiete isoliert werden. Es sei wichtig, dass man die Geldflüsse der Terroristen stoppt, hatte zum Beispiel Kanzlerin Angela Merkel zwei Tage nach den Anschlägen von Paris im November 2015 gesagt. 130 Menschen waren umgekommen, ermordet worden, Hunderte verletzt worden. Doch bis heute ist die Filiale der Commercial Bank of Syria in Raqqa, der Hochburg des IS, im internationalen Finanzkommunikationsnetz SWIFT als aktiv gemeldet. Dass man angeblich Krieg gegen Terror führt, aber der IS Geld nach und durch Europa schicken kann, ist absurd, kritisierte der Europaabgeordnete der Linken Fabio De Masi. Thema Holocaust. 175.191 Opfer in Deutschland. Es ist eine Zählung des Schreckens. Das Bundesarchiv ermittelt die Einzelschicksale der Juden, die in Deutschland lebten und dem Holocaust zum Opfer fielen. Bislang gingen Forscher von 160.000 Ermordeten aus. Nun kommt sie auf eine neue Zahl, 175.191 Opfer. Die Archivare werten Angaben von Forschern, Angehörigen und Initiativen wie dem Projekt Stolpersteine aus und recherchieren in Akten. Fast 90% der Getöteten starben demnach in Vernichtungslagern im Osten. Andere verloren ihr Leben auf dem Gebiet des Deutschen Reichs. Sie verübten Selbstmord, kamen in Gefängnissen oder in einem KZ oder bei der sogenannten Euthanasie um, wie Nikolai M. Zimmermann vom Bundesarchiv berichtet. Die Datenbank erfasst alle Personen, die von den Nationalsozialisten als Juden angesehen wurden, sowie zum Judentum konvertierte. Die Staatsangehörigkeit spielte keine Rolle. Daher werden auch 10.000 polnische Opfer mitgezählt, die die Nazis 1938 aus dem Dritten Reich nach Polen abschoben und während des Krieges umbrachten. Juden hatten laut Zimmermann in Deutschland länger Gelegenheit, sich auf eine Emigration vorzubereiten, als in den überfallenen Ländern, deren jüdische Gemeinden daher vielfach höhere Verluste erlitten. In Griechenland überlebten nur 18% der jüdischen Bevölkerung. Von den einst in Deutschland lebenden Juden waren es 73%, schreibt Zimmermann in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Insgesamt fielen dem Holocaust rund 6 Millionen Menschen zum Opfer, darunter mindestens 1,5 Millionen Kinder. Die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von den Kollegen der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. US-Geheimdienste machen Putin für Hackerangriffe verantwortlich. Ziel sei es gewesen, die Wahlchancen der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Clinton zu schmälern. Außerdem sollte dem Geheimdienstbericht zufolge das Vertrauen in den demokratischen Prozess untergraben werden. Bayern legt Papier mit Forderungen zur Asylpolitik vor. Ministerpräsident Seehofer will laut Münchner Merkur unter anderem den Familiennachzug einschränken. Hilfen für Entwicklungsländer sollen ausgebaut werden. Nach Schießerei an US-Flughafen Fort Lauderdale in Florida. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Seine Motive sind unklar. Offenbar hatte der Irak-Veteran psychische Probleme. Bei dem Vorfall wurden 5 Menschen getötet und 8 verletzt. Weitere Entlassungen in der Türkei. Rund ein halbes Jahr nach dem gescheiterten Putschversuch mussten 6.000 Beamte, Polizisten und Hochschulangestellte ihre Posten räumen. Insgesamt wurden seitdem bereits 125.000 Staatsbedienstete suspendiert. Michelle Obama verabschiedet sich als First Lady. Es sei die größte Ehre ihres Lebens gewesen, sagte die 52-Jährige bei ihrem letzten offiziellen Auftritt. In 2 Wochen wird Melania Trump neue First Lady. Und das Wetter. Von Nordwesten her meist leichte Schneefälle, im Osten schneit es auch kräftiger. In den nordwestlichen Landesteilen Glatteisgefahr, im Süden noch meist trocken. Höchstwerte von minus 10 bis plus 6 Grad. Thema politische Verantwortlichkeit bei den Terroranschlägen. Merkels Flüchtlingspolitik ist in den deutschen Establishment-Medien nach wie vor absolut tabu. Keine politische Verantwortungszuweisung wird auch nur im Ansatz geduldet. Wer das wagt, bekommt sofort den Knüppel, AfD-Nähe und rechtsradikal zu spüren. Die linken Politikerin Sarah Wagenknecht kritisierte Angela Merkels Flüchtlingspolitik. Und nun fallen alle über sie her. Sie nennt zum Beispiel die Polizei nicht der Gefahrenlage entsprechend ausgerüstet. Sogar einige Parteifreunde kritisieren sie scharf. Das hätte nichts mit linken Thesen zu tun und so weiter. Sie ist also nicht auf Linie. In der Linkspartei gibt es Unmut über neue Äußerungen von Fraktionschefin Sarah Wagenknecht zur Flüchtlings- und Sicherheitspolitik. Die Bundestagsabgeordnete Martina Renner sprach sich in der Online-Ausgabe der Berliner Zeitung dagegen aus, Schuld zu personalisieren. Das dürfe man nicht. Renner reagierte damit auf die Aussage Wagenknechts. Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU trage eine Mitverantwortung für den Anschlag vom Berliner Breitscheidplatz. Wagenknecht sprach dabei neben der unkontrollierten Grenzöffnung auch von der kaputtgesparten Polizei. 2 Tatsachen, die man eigentlich nicht von der Hand weisen kann. Schuld zu personalisieren und die mehr vom schwachen Staat, das sollte nicht unser Geschäft sein, sagte zum Beispiel Frau Renner. Der Abgeordnete Jan van Aken warf Wagenknecht in dem Online-Portal vor, mit falschen Fakten zu argumentieren. So sei der Berliner Attentäter Anis Amri im Juli 2015 nach Deutschland gekommen. Die umstrittene Grenzöffnung für Flüchtlinge sei aber erst im September gewesen und so weiter, verhakt man sich hier an nebensächlichen Details. Van Aken hatte bereits im Juli vorigen Jahres erklärt, wer Merkel von rechts kritisiert, kann nicht Vorsitzender einer Linksfraktion sein. Lustiger Satz. Wer Merkel von links kritisiert, kritisiert praktisch von rechts. Links sei hier gleich rechts. Das ist die These, die viele Linke oder Leute, die sich links nennen, vertreten. Wagenknecht war mit Äußerungen, wie gesagt, zur Flüchtlingspolitik schon einmal parteiintern unter Beschuss geraten. Etwa mit der Äußerung, es könnten nicht alle nach Deutschland kommen. Nicht alle hieße natürlich 20, 30, 40 Millionen, die dies gerne täten. Solche Sätze sind in Deutschland, wie gesagt, tabu, sobald man das äußert. Wenn es auch noch so wahr und realistisch und realitätsbezogen ist, hat man wirklich einen schlechten Stand, in den Medien zumindest. Bei den Leuten ist das natürlich dann etwas anderes. Wagenknecht hat im Stern auch auf die Außenpolitik verwiesen. Sie nannte dabei die von Merkel unterstützten Ölkriege der USA und ihrer Verbündeten, denen der Islamische Staat erst seine Existenz und Stärke verdankt. Lob bekam die linken Fraktionschefin natürlich leider von der falschen Seite, von der AfD. Deren nordrhein-westfälischer Landesvorsitzender bezeichnete Wagenknecht im Kurzbotschaftendienst Twitter als kluge Frau. Er hatte nach dem Anschlag selbst geschrieben, es sind Merkels Tote. Die globalisierungskritische Organisation ATTAC meldet sich pünktlich zum neuen Jahr zu Wort. Es geht um Steueroasen, Geldwäsche und Ausbeutung des Südens. Die Globalisierungskritiker stellen Proteste gegen das G20-Treffen ins Zentrum der Aktivitäten für das neue Jahr 2017. Nennen wir erst einmal kurz die G20-Mitglieder. Das sind jetzt einmal nach der Reihenfolge aufgeschlüsselt Wirtschaftsleistung Bruttoinlandsprodukt, nominale Schätzung des Internationalen Währungsfonds für 2015, die USA, Volksrepublik China, Japan, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Indien, Italien, Brasilien, Kanada, Südkorea, Russland, Australien, Mexiko, Indonesien, Türkei, Saudi-Arabien, Argentinien, Südafrika. Hinzu kommt die Europäische Union. Keine Atempause. Das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC wird sich im ersten Halbjahr 2017 der Mobilisierung anlässlich des G20-Gipfels am 7. und 8. Juli in Hamburg widmen. Daran erinnerte die Organisation am Sonntag auf ihrer Homepage. An diesen beiden Tagen im Sommer werden sich die Staats- und Regierungschefs der sogenannten 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in der Hansestadt treffen. Die Bundesrepublik ist in diesem Jahr Gastgeber der entsprechenden Konferenzen. Unter dem Motto Global, gerecht statt G20 wollen die Aktivisten in einem breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis bei allen relevanten G20-Veranstaltungen zeigen, dass die Politik der Staatengruppe in immer größerem Maße abgelehnt wird, heißt es in der Ankündigung. Zugleich wolle man eigene Vorschläge für gesellschaftliche, wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen in die Öffentlichkeit tragen. Als eine der ersten Etappen der Protestaktionen sind laut ATTAC Demonstrationen und Aktionen beim Treffen des G20-Finanzministergipfels am 17. und 18. März in Baden-Baden geplant. Angeprangert wird vor allem die Weigerung der deutschen, aber auch anderer Regierungen der G20-Mitgliedstaaten, sogenannte Steueroasen und die ruinöse Konkurrenz der Länder, um möglichst niedrige Abgaben fürs Kapital wirksam zu bekämpfen. Aktuell zeigen Ankündigungen aus Großbritannien und den USA, dass eine weitere Runde im Senkungswettlauf für Unternehmenssteuern eingeleitet werden soll. Gleichzeitig kommen Anstrengungen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Steueroasen und Steuervermeidung über Lippenbekenntnisse nicht hinaus, zitierte die Organisation das Mitglied ihres bundesweiten Koordinierungskreises Alfred Eibel. Demnach unternehme Deutschland weiterhin keine Anstrengungen, die Finanzanlagen von sogenannten Steuerausländern in Höhe von rund 3.000 Milliarden Euro zu besteuern. Diese Praktiken gehen nicht zuletzt zulasten der Länder des globalen Südens. Nach Angaben von ATTAC kommen auf jeden US-Dollar, den diese Staaten im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit erhalten, 7,5 Dollar, die illegal aus ihnen exportiert werden. Trotz dieses Geldabflusses torpedieren G20-Mitglieder Versuche armer Länder und von Nichtregierungsorganisationen, Alternativen auf der Ebene der Vereinten Nationen zu entwickeln. Bei der UN-Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung 2015 in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba etwa hätten die G20 dafür gesorgt, dass die neu geschaffene globale Kommission für Steuerpolitik ohne Kompetenzen blieb. Mit ihrem informellen Anspruch einer Weltregierung für Wirtschafts- und Finanzpolitik stellt die G20 sich nicht als Teil der Lösung, sondern als Teil des Problems dar, formulierte Karl-Martin Henschel von der ATTAC-Arbeitsgruppe Finanzmärkte auf der Homepage. Die G20-Staaten unterscheiden sich zwar in ihren politischen Systemen und wirtschaftlichen Strategien, gemeinsam stehen sie jedoch für eine Politik, die auf Wirtschaftswachstum, Profitmaximierung und Konkurrenz ausgerichtet ist, sowie globale Konzerne, große Vermögensbesitzer und Anleger an den Finanzmärkten begünstigt, so Henschel. Die Folgen seien steigende soziale Ungleichheit, Ausgrenzung, Naturzerstörung und Klimawandel, Kriege, Flucht und Verarmung. Zum G20-Gipfel selbst plant ATTAC gemeinsam mit Bündnispartnern einen Alternativgipfel am 5. und 6. Juli. Eine Großdemonstration soll am 8. Juli stattfinden. Das Kriminalamt um ihre Aufmerksamkeit. Wer erschoss Beate U? Thema Obdachlose in Deutschland. Thema jugendliche Obdachlose. Davon gibt es nämlich immer mehr, die sich selbst überlassen sind. Tausende Jugendliche und Kinder leben auf Deutschlands Straßen. Abgekoppelt von staatlicher Hilfe schlagen sie sich durch. Markus Seidel, Sprecher der Stiftung Offroad Kids, registriert seit Jahren steigenden Hilfebedarf. Vor allem versteckte Obdachlosigkeit breite sich aus. Er meint, Jugendliche, die bei wechselnden Bekannten Unterschlupf finden, aber den Kontakt zu Eltern, Behörden und Einrichtungen abgebrochen haben. Ihnen bietet die Stiftung nun mit der Online-Plattform SofaHopper die Option, sich anonym Hilfe zu holen. Dies werde erstaunlich gut angenommen, konstatierte Seidel am Dienstag im Gespräch mit der Jungen Welt. Dass mehr obdachlose Jugendliche Schlafplätze finden, liegt nach seiner Erfahrung an der wachsenden Vernetzung im Internet. Sie tauschen sich in sozialen Netzwerken aus, sagte Seidel. Dort habe sich das Online-Angebot bereits herumgesprochen. Den Kontakt nehmen Betroffene oder ihre Bekannten meist über den Chat auf. Die Streetworker rufen dann zurück, erklärte er. Zunächst werde ein Handlungsschema erarbeitet. In Hamburg, Köln, Berlin und Dortmund können Betroffene auch die Streetwork-Stationen direkt aufsuchen, ergänzte die Sofa-Hopper-Betreuerin Ines von Akon gegenüber Junge Welt. Wenn nötig, fahren wir auch raus. Schuld am Absturz vieler Betroffener ist laut Fornarcon ein mangelhaft finanziertes, starres System. Viele sind schon in der Schule gescheitert. Später kommen sie mit dem Druck und der Bürokratie der Arbeitsvermittlung nicht klar, rügte sie. Tatsache ist, schon eine abgebrochene Maßnahme oder Ausbildung führt bei Jugendlichen in der Regel direkt zu einer 100% Kürzung der Hartz-IV-Leistung. Allein im Jahr 2015 sanktionierten Jobcenter nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, BMAS, fast 70.000 Teenager zwischen 15 und 19 Jahren. Seidel bestätigte, fast alle haben zuvor versucht, Hilfe zu bekommen. Er betonte aber, es scheitern Kinder aus allen Gesellschaftsschichten. Ursache seien vor allem Überforderung bei Eltern und Jugendlichen sowie familiäre Zerwürfnisse. Warum springen Jugendämter nicht ein? Wir beklagen seit langem die Unterfinanzierung, so Seidel. Besonders in den Landkreisen sei ein fataler Sparzwang spürbar. Da werden etwa junge Menschen mit 18 Jahren aus Heimen in Wohnungen gesteckt und sich selbst überlassen. Das funktioniert nicht. Dabei bietet das Jugendhilfegesetz eigentlich Hilfsmöglichkeiten über die Volljährigkeit hinaus. Die würden aber kaum genutzt. Unsere Sozialsysteme sind nur für Menschen ausgelegt, die alles alleine auf die Reihe kriegen, resümierte Ines von Akon. Der Bundesregierung ist das Problem der Jugendobdachlosigkeit bekannt. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungshilfe, BAGW, schätzte, dass 2014 rund 29.000 Kinder und Jugendliche keine Bleibe hatten. Tendenz steigend. Das Deutsche Jugendinstitut DJI warnte letztes Jahr vor dem plötzlichen Versagen der Hilfen ab dem 18. Geburtstag. Fielen Betroffene durchs Netz, stellten sich rasch gravierende seelische und psychosoziale Probleme ein. Ende 2015 hatte die Straßenkinderkonferenz ein Treffen mit Familienministerin Manuela Schwesig von der SPD initiiert. Überreicht wurde ihr ein Papier mit Vorschlägen für wirksame Angebote. Passiert ist bisher offenbar nichts. Im Gegenteil, meint Markus Seidel. Wir müssen damit rechnen, dass weiter zusammengestrichen wird. Die BAGW schätzt, dass 2018 über eine halbe Million Menschen auf der Straße leben werden, darunter immer mehr junge Menschen. Das Land Nordrhein-Westfalen registrierte im Sommer 2015 knapp 21.000 Menschen in Notunterkünften, von denen 1.700 minderjährig waren. Die Obdachlosigkeit statistisch zu erfassen, lehnte die Bundesregierung bisher ab. Dies sei eine kommunale Angelegenheit und zu kompliziert, teilte sie 2015 auf eine Anfrage der Grünen mit. Wie geht der Bund konkret mit den Problemen um? Das wollte die Junge Welt zum Beispiel am Mittwoch vom BMAS und dem Familienministerium wissen. Eine Antwort steht noch aus. Schaue vertrauensvoll in die Zukunft. Hebe deine Augen auf. Anschluss unter dieser Nummer. Der Blick nach oben. Thema Terror in Deutschland. Der Attentäter von Berlin machte aus seinen Anschlagsplänen keinen Hehl. Landes- und Bundesbehörden wussten, dass er gefährlich war und stoppten ihn dennoch nicht. Warum? Seinen Fluchtweg wählte der Massenmörder Anis Amri so, als wollte er ein letztes Mal die Behörden narren. Als wäre es ein Kinderspiel, reiste der Mörder hunderte Kilometer quer durch Europa. Zunächst nach Holland, dann nach Frankreich, ausgerechnet Frankreich, wo seit November 2015 der Ausnahmezustand herrscht, um Terroristen besser aufspüren zu können. Von Chambéry aus setzte sich der tunesische Terrorist dann am Abend des 22. Dezember in einen Zug nach Turin, wo er 3 Stunden lang blieb. Schließlich, es war 22.54 Uhr, verließ er unbehelligt den Bahnhof Porta Nuova und näherte sich der letzten Station seines Lebens. In Sesto San Giovanni bei Mailand, mehr als 800 Kilometer von Berlin entfernt, endete am frühen Morgen des 23. Dezember die lange Reise des Massenmörders Anis Amri. Nach einem Schusswechsel mit 2 Polizisten lag der 24-jährige Killer tot auf der Piazza Imaggio. Bei ihm fanden die Ermittler mehrere Handys, SIM-Karten und 1.005 Euro in bar. Der Rucksack, in dem er wohl seine Pistole versteckt hatte, enthielt auch eine Zahnbürste, eine Plastikflasche Shampoo, made in Germany, und ein paar Hygieneartikel. Der Mann, der Deutschland erschütterte, wollte offenbar bis zuletzt eine gepflegte Erscheinung abgeben. Eine Woche liegt der Showdown von Sesto inzwischen zurück. Und während über Weihnachten die Erleichterung darüber dominierte, dass zumindest dieser Gefährder, wie man das so schön nennt, nicht mehr frei herumlief, stellte sich seither immer drängender die Frage, wieso der Massenmörder Amri eigentlich nicht früher gestoppt werden konnte. Tag für Tag sickern neue Details durch, die belegen, wie ungehindert der Tunesier durch die Lücken des Asylsystems spazierte. Politische Verantwortliche gibt es bisher noch nicht. Kritik an den Regierenden wird natürlich abgestraft, wird von der offiziellen Presse abgestraft. Wie er sich unter den Augen der deutschen Sicherheitsbehörden radikalisierte. Wie er offenbar mühelos in Berlin einen Lkw-Fahrer erschießen, dessen Lastwagen rauben und damit 11 Zufallsopfer abschlachten, umbringen konnte. Und wie schnell sich der Killer vor der Gedächtniskirche scheinbar in Luft auflöste, bevor er 4 Tage später nahe Mailand wieder auftauchte. All das hat das Zeug dazu, das ohnehin angekratzte Vertrauen in die Stärke des Staates zu erschüttern. Eines Staates, der im ablaufenden Jahr 2016 scheinbar hilflos mehreren Terrorpremieren beiwohnte. In Würzburg der erste schwere Anschlag im Namen der Terrormiliz Islamischer Staat, IS. In Ansbach das erste Selbstmordattentat auf deutschem Boden und nun in Berlin die erste Attacke im Namen des IS mit einer großen Zahl ziviler Opfer. Und weil jedes Mal Flüchtlinge oder vielleicht besser gesagt Kriminelle, die sich als Flüchtlinge ausgaben, wer weiß, die Täter waren, schwillt die Diskussion darüber gerade wieder an, ob der Staat vor allem warmherzig oder wehrhaft zu sein hat. Beides zusammen scheint nach den Debatten eines Jahres, in dem der Alarm zum Normalzustand geworden ist, kaum mehr möglich. Noch ist nicht ausgemacht, welche Fehlerkette dazu führte, dass kurz vor Weihnachten 12 Unschuldige vor der Berliner Gedächtniskirche sterben mussten. Und noch ist unklar, wer dafür die Hauptverantwortung trägt. Aber bereits jetzt zeichnet sich ab, dass womöglich nur ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss das Chaos, das zum verheerendsten Anschlag seit dem Oktoberfestattentat von 1980 führte, wird klären können. Das könnte Monate, wenn nicht Jahre dauern. Die politischen Reflexe aber haben schon eingesetzt. Allen voran Horst Seehofer und seine CSU verlangen ein neues Asylsystem, das am Ende weniger ein Hilfs- als eher ein Abschreckungsinstrument wäre. Neue Sicherheitsgesetze sollen schnellstmöglich folgen, als hätte es all die Sicherheitspakete der vergangenen Jahre nie gegeben. Zu Beginn des Bundestagswahljahrs paart sich die Angst vor dem Terror mit der Angst vor Populisten und droht, den Blick zu trüben. Dabei zeigt die Geschichte des Killers Anis Amri vor allem eines, dass Gesetze nur dann Sinn ergeben, wenn sie auch angewendet werden, dass in einem föderalen System viel nicht immer viel hilft, sondern mitunter dazu führt, dass niemand sich verantwortlich fühlt. Die Fehler und Versäumnisse im Umgang mit dem Killer Amri aufzuklären und daraus Konsequenzen zu ziehen, ist Kernaufgabe des Staates. Auch wenn klar ist, dass zu allem entschlossene Gewalttäter sich nie mit hundertprozentiger Sicherheit stoppen lassen werden. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Am Ende des heutigen Katastrophenblocks die Barcelona-Nachrichten. Hier muss unbedingt lobend erwähnt werden, dass im Jahr 2016 die Bürgermeisterin bzw. das Rathaus sehr klar gegen Wohnraumspekulation vorgegangen ist und wir hoffen, dass das auch so weitergehen wird. Barcelonas Bürgermeisterin, nämlich Frau Ada Colau, geht mit Geldstrafen gegen die Spekulation mit Wohnraum vor. Wie das Rathaus der katalanischen Metropole Anfang Dezember mitteilte, wurden gegen die Wohnungsvermittlungsportale Airbnb und HomeAway Bußgelder in Höhe von jeweils 600.000 Euro verhängt. Damit soll die Vermittlung von privaten Ferienwohnungen ohne Genehmigung der Stadt bestraft werden. Die beiden Portale hätten nach ersten Strafen in Höhe von je 30.000 Euro, die im Dezember 2015 verhängt worden waren, weiter illegal Wohnungen vermittelt, betonte die Stadtverwaltung. Es gibt bei uns tausende Wohnungen, die ohne Genehmigung vermietet werden und für deren Vermarktung überhaupt keine Steuern entrichtet werden, erklärte Colau im Gespräch mit dem Rundfunksender Catalunya Radio. Tourismus ist in unseren Augen positiv, aber er ist zuletzt aus dem Gleichgewicht geraten und hat bewirkt, dass das Grundrecht auf eine Wohnung verletzt wird, erklärte die 42-Jährige, die vor ihrer Wahl zur Bürgermeisterin 2015 selbst in der Bewegung gegen Zwangsräumungen aktiv war. Ada Colau gehört dem Bündnis Barcelona en Comú, Barcelona gemeinsam an, das vor der Wahl von linken und grünen Parteien gebildet worden war. Barcelona ist die meistbesuchte Stadt Spaniens und in Europa einer der größten Tourismusmagneten. Durch die steigenden Besucherzahlen kletterten die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren rasant in die Höhe. Häuser und Wohnungen im Stadtinneren sind für die meisten Einheimischen unbezahlbar geworden. Erst vor wenigen Tagen hatte Colau Strafgelder in Höhe von je 315.000 Euro gegen die Banken BBVA, Santander und Sareb verhängt, weil diese Wohnungen in Barcelona leer stehen ließen. Das ist die gesetzliche Höchststrafe, die von der Bürgermeisterin verhängt werden kann. Ihr für Wohnraum zuständiger Stadtrat Josep Maria Montaner warnte bereits, dass weitere Schritte folgen können, wenn die Finanzinstitute die Zahlung verweigern. Er schloss gegenüber katalanischen Journalisten auch eine Enteignung der leerstehenden Wohnungen nicht aus. Zudem könnten weitere Finanzinstitute von Strafen betroffen sein. Insgesamt seien 207 Verfahren wegen Wohnraumspekulation anhängig, berichtete die Tageszeitung El Periódico. Und damit beenden wir den heutigen Katastrophenblock im Niemandsland vom Samstag, dem 7. Januar 2017. Ich habe eine Bank in die Luft gesprengt. Ich habe eine Bank in die Luft gesprengt. Ich habe eine Bank in die Luft gesprengt. Yeah, yeah, yeah. Ich habe eine Bank in die Luft gesprengt. Heiligabend ist ja klar. Ich habe eine Bank in die Luft gesprengt. Jetzt bin ich ein Medienstar. Jetzt bin ich fast schon so bekannt wie diese Nazi-Frau. Oder wie dieser Kunstfälscher oder wie diese norwegische Sau. Bekanntheit kann so schnell gehen, jetzt wollen alle wissen, was waren ihre Motive, politisch drauf geschissen, politische Motive, irgendwie protestieren gegen die Macht der Banken, das System attackieren, ach Blödsinn. Mir war langweilig und die Bank sah scheiße aus. Ich hasse schlechte Architektur und ich hatte Sprengstoff zu Hause. Ich habe eine Bank in die Luft gesprengt. Ich habe eine Bank in die Luft gesprengt. Ich habe eine Bank in die Luft gesprengt. Yeah, yeah, yeah. Habe ich mein Leben ruiniert? Bin ich gemeingefährlich? Das müssen andere entscheiden. Und übrigens mal ehrlich, wer kriegt schon so viel Aufmerksamkeit? Das gibt mir wirklich viel. Und vielleicht verliebt sich jemand in mich, ist aber nur so ein Gefühl. Ich habe eine Bank in die Luft gesprengt. Ich habe eine Bank in die Luft gesprengt. Ich habe eine Bank in die Luft gesprengt. Yeah, yeah, yeah. La radio es vida, Niemandsland. 91.4 FM, Contrabanda in Barcelona. Das Radio ist Leben. Wenn es dunkel wird und der Lärm sich verliert, in den Weiten der rasenden Zeit. Wenn die Blüte sich schließt und der Fluss weiter fließt, mit den Tränen aus Freude und Leid. Dann spiel bitte auf und sing, wenn du kannst, spiel für mich einen langsamen Tanz. Dann spiel bitte auf und sing, wenn du kannst, spiel für mich einen langsamen Tanz. Wenn es kommt, wie es muss, und es gibt einen Schluss, wird er sein wie das Ende vom Lied. Wie ein uralter Schmerz, so verlässt es mein Herz, du wirst da sein, wenn es geschieht. Dann spiel bitte auf und sing, wenn du kannst, spiel für mich einen langsamen Tanz. Dann spiel bitte auf und sing, wenn du kannst, spiel für mich einen langsamen Tanz. Wenn es dunkel wird und die Liebe irrt durch die Weiten der Sinnlosigkeit, wenn die Kraft sich neigt und die Gegenwart schweigt und auch jede andere Zeit, dann spiel bitte auf und sing, wenn du kannst, spiel für mich einen langsamen Tanz. Dann spiel bitte auf und sing, wenn du kannst, spiel für mich einen langsamen Tanz. Wenn alles getan ist, sogar die Sterne gezählt, und wir wissen, alle sind da, keiner fehlt, dann spiel bitte auf. Sing, wenn du kannst, spiel für mich einen langsamen Tanz. Dann spiel bitte auf und sing, wenn du kannst, spiel für mich einen langsamen Tanz. Vielen Dank. Bei allem Terror, der in der Welt passiert, darf da noch gelacht werden? Die BBC versucht es und erntet einen Shitstorm für eine Satiresendung über IS-Frauen. Die Real Housewives of ISIS. With a heading, and I've got no idea what I'm gonna wear. Abdul seduced me online. He had me at free health. Tiefschwarzen Humor sagt man den Briten nach. Dass das natürlich nicht für alle gilt, musste jetzt die BBC schmerzlich erfahren. Für die neue Comedy-Sendung des TV-Senders ernteten die Verantwortlichen heftige Kritik. So this is my sixth marriage. I've been widowed 5 times. 6 times. Nun ja, es geht um die Terrormiliz IS, den Islamischen Staat, der im Englischen ISIS genannt wird. Die Hauptrollen haben die Ehefrauen der IS-Kämpfer inne, die für ihre Männer aus Großbritannien in den Nahen Osten gezogen sind. Soweit so unlustig. Denn das Leben für Frauen und Männer und Kinder unter dem IS muss grauenvoll sein. Ihre Unterdrückung und ihr alltäglicher Umgang mit dem Tod nimmt die BBC nun in ihrer Serie The Real Housewives of ISIS aufs Korn. I'm so glad I've moved over here. It's everything those guys on the chat rooms told me it would be. And it's full of so many wonderful surprises. Didn't have to do this in Birmingham. Bullshit! Titel und Darstellungsform sind angelehnt an die US-amerikanische Erfolgsserie The Real Housewives of Beverly Hills, in der weiße, reiche, hochnäsige Damen ihre Mitstreiterinnen bei einem Gläschen Weinschorle aufs Korn nehmen. Die kurzen Clips sind Teil der neuen Sketch-Comedy-Show Revolting von Jolyon Rubinstein und Hayden Prowse. Are you ready, girls? Yeah, hang on, I'm recording it for Instagram. Schon die erste Folge der Comedy-Sendung sorgt jetzt mit den IS-Clips für große Aufregung. Darin haben sich vier junge Britinnen, Mel, Zanyab, Hadia und Afsana, online in ihre IS-Soldaten verliebt und sind nun zu ihnen gezogen. Afsana macht sich gleich zu Beginn Sorgen um eine Enthauptung, die in 3 Tagen ansteht. »Ich habe keine Ahnung, was ich da anziehen soll«, sagt sie. Und Islamistin Hadia sagt, sie sei schon 5-mal verwitwet, bis eine Wand hinter ihr wohl unter einer Explosion zusammenkracht. 6-mal fügt sie dann hinzu. Die Damen machen Witze über ihre Unterdrückung und schießen Selfies von sich mit Sprengstoff gespickten Westen. Tada! What do you think? Oh, man surprised me with it yesterday. Auf Facebook und Twitter scheiden sich nun die Geister. Wo die einen sagen, es sei wichtig und richtig, auch über den IS und Religion zu lachen, verurteilen andere den Humor der BBC. Bei allem, was in der Welt passiert, bin ich sicher, dass die, die vom IS beeinflusst sind, von ihm getötet wurden oder Angehöriger von Opfern sind, nicht darüber lachen können, schreibt ein User. Ihr könnt keinen Witz daraus machen, weil es einfach nicht lustig ist, schreibt zum Beispiel Kalei A94 auf Twitter. Und ein anderer Zuschauer ergänzt. Die BBC macht eine Satire-Sendung namens The Real Housewives of ISIS, während die echten Hausfrauen des IS täglich vergewaltigt und missbraucht werden. Oh, babes, I love it. You look gorgeous. She looked. Die BBC verteidigt ihre Show. Man wolle sich damit nicht über die Opfer des Islamischen Staates lustig machen, sondern vielmehr die Abwerbetaktiken der Terrormiliz kritisieren. Es geht um die Menschen, die für diese Kontaktaufnahmen anfällig sind, zitiert die Zeitung Sun Jolyon Rubinstein. Massive. You're gonna need a lot of Semtex to kill that one. Oh, guys. Das Thema, wie der IS Frauen anlockt, ist in Großbritannien sehr aktuell. Nach den Vorbildern der britischen IS-Anhängerinnen Sally Jones und Samantha Luthwaite ziehen Dutzende Mädchen nach Syrien und in den Irak. Laut The Independent sind viele noch minderjährig, manche nehmen sogar ihre Kinder mit in den Krieg. Hunderte sollen noch im vergangenen Sommer über eine Ausreise nachgedacht haben, heißt es im Guardian. Dabei verliert der IS zunehmend an Macht und besetzten Gebieten. Dennoch scheint der Einfluss auf junge Frauen und auch Männer noch nicht abzunehmen. What a complete bitch. She knew I had that jacket. Copies everything. Copy this. Ich verlas einen Bericht von Frau Lena Seiferlin, veröffentlicht heute auf der Internetseite von SWR 3. Ali bought me a new chain, which is 8 foot long. Thank you. Die letzten 10 Minuten widmen wir wie immer dem Kino im heutigen Niemandsland. Ich empfehle einen Film. Der Film heißt Arrival. Es ist ein Science-Fiction-Streifen und es geht unter anderem um Farsi, Chinesisch und die Aliensprache und es geht um eine Mutter. Guten Morgen. Unser Thema heute sind die romanischen Sprachen. Neuigkeiten, die Sie teilen wollen? Auch 8 Stunden nach der Landung gibt es noch keinerlei Hinweise auf einen Erstkontakt. Die Objekte sind mindestens 450 Meter hoch. Mama, was passiert jetzt? Ich weiß nicht. Der Tag, an dem Sie ankamen, war der Tag, an dem sich alles änderte. Sie, das sind die Aliens. Wer sonst? Und obwohl in aktuellen politischen Debatten eher davon die Rede ist, dass die Aliens, sprich die Fremden, alle jene, die von irgendwo anders herkommen als man selbst, sich besser wieder davon stehlen sollten, dahin, wo der Pfeffer wächst oder eben nicht mehr wächst und stattdessen die Bomben fallen, ist zumindest in der Science Fiction an der Ankunft der Aliens hin und wieder eine Art Heilserwartung geknüpft, wie an andere zwar ganz und gar nicht unangekündigte, aber immerhin verhältnismäßig unerwartete und unwahrscheinliche Ankünfte zuvor auch. Denken wir an den Heiland und so weiter. Weitere ähnliche Objekte sind überall auf der ganzen Welt gelandet. Dr. Banks, ich bin Colonel G.T. Weber. Wenn es um Übersetzungen geht, stehen Sie bei allen ganz oben auf der Liste. Ich habe etwas, das Sie für mich übersetzen müssen. Jedenfalls ist das so in Denis Villeneuves neuem Film Arrival. Die Ankunft. Die Aliens sind ausnahmsweise nicht gekommen, um Angst und Schrecken zu verbreiten, etwas zu erobern. Sie sind gekommen, um etwas mitzubringen und dazulassen, sprich, um etwas zu verschenken. Was genau, bleibt allerdings zunächst unklar. Ist das... Nicht jeder ist solchen Erfahrungen gewachsen. Wann standen Sie das letzte Mal unter Stress? Zählt jetzt. Wir brauchen Antworten, so schnell wie möglich. Was wollen Sie? Wo kommen Sie her? Bestimmt hat die Sache einen Haken, denkt man sofort. Schließlich hat ja noch nie jemand, besonders aus dem Weltall, Geschenke mitgebracht, ohne dabei irgendwelche Absichten zu verbinden. Und sei es die eines Gegengeschenks. Geschenke sind mit Vorsicht zu behandeln. Bist du bereit? Ja, das war kein Traum. Was passiert jetzt? Sie treten in Erscheinung. Oh mein Gott. Wie viele? Wir sind 1 von 12. In unserer Welt gibt es nicht den einen Anführer. Es ist nicht möglich, nur mit einem zu verhandeln. Nun ja, Arrival ist ein weiteres Beispiel für die betriebsam grüblerische Ernsthaftigkeit, wie sie eine Reihe neuerer Science-Fiction-Filme auszeichnet. Da ist zuerst einmal Gravity von Alfonso Cuarón aus dem Jahr 2013, dann der Film Interstellar von Christopher Nolan von 2014 und mit Abstrichen auch The Martian, der Marsmensch von Ridley Scott 2015. Diese Filme haben einen empfindlichen Hang zu New Age-Weisheiten und eine heimliche Vorliebe für die Schwere des Mutterbodens im Sinne der Landwirtschaft. Interstellar zum Beispiel und The Martian handelt sogar ausdrücklich davon. Auch in The Arrival schwebt das gewaltige, muschelförmige Raumschiff der Aliens wenige Zentimeter über dem Boden einer Kuhweide im US-Bundesstaat Montana. Andere dieser Raumschiffe schweben über Metropolen in Russland und der Volksrepublik China. Aber der Film spielt hauptsächlich auf und über besagter Kuhweide. Gedreht wurde vor allem im kanadischen Quebec. Wie klären wir Ihre Absichten? Ich gehe noch mal rein. Ich muss Ihnen wohl nicht sagen, dass Sie sich selbst in Gefahr bringen. Jetzt haben wir uns angemessen vorgestellt. Ihr müsst alle zusammen daran arbeiten. Ich habe das Gefühl, dass alles, was passiert, mit uns beiden zusammenhängt. Ich weiß, was das ist. Es geht also um die Naturgesetze. Die müssen immer wieder überwunden werden. Es geht um reichhaltige visuelle Fantasie in diesem Sinne. Um diese weiter anzufüttern, plündert Arrival eine Reihe berühmter Vorgänger. Unheimliche Begegnungen der dritten Art von Steven Spielberg zum Beispiel von 1977, 2001 Odyssee im Weltraum von Stanley Kubrick aus dem Jahr 1968, Solaris etwa von Andrei Tarkovsky aus dem Jahr 1972 oder Contact von Robert Zemeckis 1997. Was steht da? Waffe anbieten. Ich brauche keinen Dolmetscher, um das zu verstehen. Wir wissen nicht, ob Sie den Unterschied verstehen zwischen einer Waffe und einem Werkzeug. Kommen wir zur Hauptdarstellerin dieses Films. Amy Adams spielt eine Linguistin, die vom Militär in Gestalt von Forrest Whitaker engagiert wird, die Sprache der Aliens zu dolmetschen, weil sie Farsi und Chinesisch kann. Der Generalstab lässt also erstmal über Linguistik nachdenken, bevor er zur Waffe greift. Applaus dafür. Tatsächlich geht es in dem Film vornehmlich um die Schwierigkeiten von Spracherwerb und Übersetzung und darum, inwieweit das mit Gedächtnis und Zeitverständnis zu tun hat, kurz um alles, was die zuständige Systemtheorie die Unwahrscheinlichkeit von Kommunikation nennt. Unwahrscheinlich sind bereits die Voraussetzungen, noch unwahrscheinlicher ist adäquates Verstehen. Die Begegnungen mit den Aliens zwecks Sprachaustausch sind sehr theatralisch. Die Aliens sind lustigerweise tänzelnd schwebende Riesentintenfische mit 7 Tentakeln, Heptapods, und haben für die Begegnung eine Art Regieraum konzipiert. Von Amy Adams und ihren Assistenten trennt sie ein Sichtfenster, das ihnen gleichzeitig als Leinwand bzw. Schrifttafel dient. Ihre Schrift besteht aus kreisförmigen Tintenklecksen, Logogrammen, die sie theatralisch mit ihren Tentakeln spritzen. Diese Schrift muss Amy Adams rechtzeitig entziffern. Der Generalstab drängt. China hat gerade gedroht, ihre Muschel zu zerstören. Was immer sie machen, Frankreich und Korea werden folgen. Das könnte globalen Krieg bedeuten. So, mehr möchte ich dazu nicht erzählen. Der Film ist trotz einige Einschränkungen, ein spannendes Science-Fiction-Abenteuer, das zu sehen, sich lohnt, besonders wenn man Fan dieses Genres ist. Arrival, Regie Denis Villeneuve, USA 2016, 118 Minuten, in den Kinos hier in Europa bereits angelaufen. Ich weiß, warum Sie hier sind. Was zum Teufel tut sie da? Vertraust du mir? Und das war's für heute im heutigen Niemandsland. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, unsere Sendung, die erste im neuen Jahr, hat Ihnen gut gefallen. Sie wurden unterhalten, Sie wurden informiert, Sie wurden vielleicht nachdenklich und kritisch gestimmt. Dann wären wir froh. Ein wunderschönes Wochenende. Werden Sie glücklich. Bis nächste Woche. Agur, goodbye, adeo, tschüss. Mit seiner Koalition der Willigen im Irak einmarschiert. Saddam Hussein wurde gestürzt. 6 Monate später gründete sich der Islamische Staat. Heute beherrscht er den halben Irak. 2011 wurde Libyen bombardiert. Gaddafi wurde gestürzt. Seither herrscht Chaos und der Islamische Staat hat sich auch in Libyen etabliert. Und das Gleiche in Syrien. Das Pentagon hat vor kurzem doch selbst zugegeben, dass diverse islamistische Terrorgruppen und anfänglich sogar der IS von den USA unterstützt wurden, um Assad zu schwächen. Und das ist doch die traurige Wahrheit. Es war der Westen und es waren vor allem die Vereinigten Staaten, die das Monster geschaffen haben, das uns heute alle in Angst und Schrecken versetzt. Das ist die Wahrheit, die wollen Sie nicht hören. Aber es ist das Produkt unserer Kriege, der westlichen Kriege in dieser Welt. Ich stehe zint und kracht. Aus wahre starke Macht, der Schicksal hat auf jeden Menschen. Ot macht sich Spaß, ot wird bald im Knast, erkennt ihr Strufen und euch Menschen. Wenn sie es und mir gewinnen, wenn ihr wollt noch gekennen, nehm an das Schicksal du Thank you. einer starken Macht, der Schicksal hat auf jeden Menschen. Und macht sicher Spaß, und wird bald in Kass, geht durch Strophen und durch Menschen. Wenn sie so mir gewöhnt, wenn ich wohl noch gekämpft, der Mann mein Schicksal du vertreten. Wollt ihr die jetzt befreien, der Leben morgen ein, und für den Glück wollt ihr gebeten. Niemandsland.